so winkt der große Feldzug entscheidende Sieg. Die deutsche Heeresleitung aber kommt dem französischen Generalstabschef Joffre, der bereits den allgemeinen Rückzug des englisch-französischen Heeres erwägt, zuvor, indem sie in unbegreiflicher Verkennung der Lage die Nerven verliert und den Rückzug aller an der Schlacht beteiligten Armeen anordnet. Generaloberst Moltke hat sich auf die ungünstigen Nachrichten von der 2. Armee entschlossen, am 8. September den Oberstleutnant Hensch zu den beiden Armeeführern zu entsenden, mit dem mündlichen Auftrag zu verhindern, dass dort rückwärtige Bewegungen angetreten werden. Sollten sie zu spät kommen und eine rückwärtige Bewegung schon angetreten sein, so geben sie als Marschziel für die inneren Flügel die beiden Armeen Fismes. Hensch begibt sich nicht direkt an die bedrohte Kampfstelle, sondern zunächst zur 5., 4. und 3. Armee. Bei der 2. Armee angelangt, schildert er die Lage der 1. Armee in den düstersten Farben, obwohl er sie nicht durch persönliche Anschauung kennt. Der Frontlücke legt er verhängnisvolle Bedeutung bei. Gestützt auf eine angebliche Vollmacht durch Moltke ordnet er den Rückzug der 3. Armee an, für den Fall, dass der Feind die Marne zwischen der 1. und 2. Armee überschritten habe. Dieser Befehl wird am 9. September um 11 Uhr vormittags erteilt. Hensch trifft nun um 12.30 Uhr nachmittags im Hauptquartier der 1. Armee ein, um ihr den Befehl zum Rückzug zu erteilen. Vergebens stellt ihm General Kuhl die Gunst der Lage bei der Armee vor. Hensch verweist darauf, dass die 2. Armee nur mehr Schlacke sei und dass er die Vollmacht besitze, den Rückzug anzuordnen. So muss die 1. Armee schweren Herzens den bereits winkenden Sieg aus der Hand geben. Hensch aber hat sich auf einen Befehl Moltkes berufen, der ihm der Aktenlage nach schwerlich erteilt wurde. Sein Verhalten in der Marne-Schlacht ist zweifelhafter Natur. 1918 in Bukarest gestorben, kann er ebenso wenig mehr Licht in die Angelegenheit bringen wie der noch vor ihm verstorbene Moltke. Ohne die Namen Moltke und Hensch gäbe es keinen französischen Sieg an der Marne. Der Feind hat dies auch richtig gefühlt, indem er von einem Wunder an der Marne spricht. Auch die anderen Armeen werden unnötigerweise dem Rückzug der 2. und 1. Armee angepasst. Zudem wird dieser zu weit bis an die Aisne ausgedehnt. In tadelloser Ordnung gehen die tief enttäuschten Truppen zurück. Langsam und vorsichtig folgte dem weichenden Siegern der geschlagene Feind. Bei der Entente aber schnellt das Vertrauen auf den Endsieg hoch empor, nachdem so kurz vorher die Husaren klugs in der Nähe von Paris streiften. Der deutsche Kriegsplan ist gescheitert. Die deutsche Heeresleitung muss sich nun fragen, ob sie im Westen die Entscheidung noch erzwingen kann. Erkennt sie die Unmöglichkeit, dann muss sie ohne eine Stunde Verzögerung die kräfteverbrauchenden Angriffe einstellen, jeden Mann und jedes Geschütz aber, das im Westen nicht unbedingt vonnöten, nach dem Osten werfen, wo nun die Entscheidung im Angriff zu suchen ist. Erst nach völliger Niederwerfung der Russen kann wieder zum Angriff im Westen angesetzt werden. Allein die oberste Heeresleitung, die am 14. September aus den Händen Moltkes in die Falkenhayns übergeht, hat sich viel zu spät von dieser Gestaltung der Dinge Rechenschaft gegeben. Sie greift im Westen noch viel zu lange an, ohne wesentlichen Gewinn erstreiten zu können. Nachdem der Feind vergebens versucht hat, die neue deutsche Stellung an der Aisne und in der Champagne zu erschüttern, trachtet er die rechte deutsche Flanke, zwischen der und dem Kanal die große Lücke klafft, zu umgehen. Von deutscher Seite werden die am linken Flügel frei gewordenen Kräfte und Reserveformationen nach der Küste in Bewegung gesetzt. Bald wird die 6. Armee aus Lothringen zwischen der 1. und dem Meer eingesetzt werden. Am 9. Oktober ist endlich auch nach gewaltsamer Aufschließung vom Südosten her Antwerpen in die Hand der Deutschen gefallen, doch konnte sich ein Großteil der belgischen Armee der Gefangenschaft entziehen. Rasch werden nun Gent und Brügge besetzt. An der Yser aber und um Ypern sind schon die Engländer und Franzosen angelangt. Die 4. deutsche Armee mit 4 neu gebildeten Reservekorps, großenteils mangelhaft ausgebildeten Kriegsfreiwilligen, wird gegen sie eingesetzt. Ihr am 17. Oktober beginnender Angriff kann nur unter außerordentlich schweren Verlusten Raum gewinnen, weil die deutsche Artillerie zu schwach ist, um die Angriffe entsprechend vorzubereiten. Unter den bittersten Opfern werden so die Orte Dixmüden und Langemark dem Feinde entrissen, wobei Studentenbataillone unter dem Gesange »Deutschland, Deutschland« über alles in den Tod stürmen. Trotz aller Opfer aber erstarrt das Ringen an der Yser, da die Belgier die Schleusen der Kanäle öffnen und auch Ypern nicht genommen werden kann. So klingt der Kampf im Westen in einem Stellungskrieg aus, in dem keiner der Gegner in der Lage ist, die Fronten des anderen zu erschüttern. Nun erwacht die entscheidende Bedeutung des Ostens. Hier stand zu Kriegsbeginn nur eine deutsche Armee und das Landwehrkorps des General Voyersch. In das leider in Friedenszeiten nicht befestigte Ostpreußen rücken nun Mitte August drei russische Heere ein. Nach erfolgreichem Gefecht des ersten Korps bei Stallupönen kämpft die ganze Armee am 19. und 20. August bei Gumbinnen mit der russischen Jemmenarmee des Generals Rennenkampf. Doch bricht der Oberbefehlshaber die sich günstig anlassende Schlacht ab und ist daran, das ganze Land bis zur Weichsel zu räumen. Die oberste Heeresleitung verfügt darauf einen Wechsel im Kommando. Der bereits 1911 in den Ruhestand getretene General Paul von Bennekendorf und Hindenburg wird mit der Führung der Armee betraut und ihm in dem Generalleutnant Erich Ludendorff ein ungewöhnlich befähigter Generalstabschef zur Seite gestellt. Den neuen Führern gelingt es, in der Schlacht bei Tannenberg vom 27. bis 30. August die russische Narew-Armee durch Umklammerung ihres rechten Flügels zu werfen und durch energische Bewegung des 17. Korps im Rücken der Russen zu vernichten. Die Russen verlieren 150.000 Tote und Verwundete und 93.000 Gefangene, während das deutsche Heer bloß einen Verlust von 15.000 Toten und Verwundeten erleidet. Der russische Armeeführer General Samsonow verübt Selbstmord. Tannenberg ist die größte Vernichtungsschlacht der Weltgeschichte. Die russische Jemmenarmee unter General Rennenkampf hat es versäumt, in den Kampf einzugreifen und ist nur äußerst langsam vorgerückt.